الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم الله سس على طاعس من هاتسين الله زيج من هاي من هاتسش كاي دفن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقول الله سبحانه وتعالى uns إخلاص geben und الله سبحانه وتعالى unsere Absicht stärken, diesen Sitzungen beizuwohnen und dies nur für Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein zu machen. Ich bitte Allah azza wa jal, dass er uns die Kraft gibt, die Wahrheit zu sagen und zur Wahrheit zu stehen, bis an den Tag, an dem wir Allah azza wa jal gegenüber stehen werden. Meine lieben Geschwister, wir waren stehen geblieben beim beziehungsweise wir beginnen heute mit einem neuen Unterkapitel. Und dieses Unterkapitel, darin geht es um das Gebet bei Angst. Auf Arabisch Salatul Khauf. Und auf Deutsch drehen wir meistens die Begriffe um und sagen das Khauf Salah. Salah ist klar, das ist diejenige Ibadah, die mit Allahu Akbar beginnt und mit Assalamu Alaikum endet. Und das Wort Khauf auf Arabisch bedeutet Angst. Insofern geht es hier um ein Salah, das im Zustand der Angst verrichtet wird. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese spezielle Form des Salah im Quran al-Karim erwähnt, in Surah al-Nisa. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, über ihn wird sie in mehreren authentischen Hadithen auf verschiedene Arten überliefert. Und die allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, sind auch der Ansicht, dass dieses Salah gültig ist und nicht aufgehoben worden ist. Manche Ulama nennen es auch Salatul Qital. Qital heißt Kampf, das Gebet bei Kampf, weil es diesbezüglich herabgesandt worden ist und nicht, weil es nur auf den Fall des Krieges nur für diesen Fall gültig ist. Es geht hier nicht um ein spezielles zusätzliches Salah, das Allah gesetzlich gemacht hat im Zustand der Angst, sondern es geht hier um die spezielle Art der Verrichtung eines der fünf Pflichtgebete im Falle im Zustand der Angst. Noch einmal, es geht nicht um ein neues Salah, das hinzugefügt wird, wie etwa zum Beispiel das Gebet um Regen oder das Eid-Gebet oder ähnliches. Sondern es geht hier um diese fünf Gebete, die wir verrichten, die im Zustand der Angst auf eine spezielle Art und Weise in der Gemeinschaft verrichtet werden. Diese Ursachen sind unterschiedlich. Herabgesandt wurde diese spezielle Form des Gemeinschaftsgebetes im Zustand des Krieges, wobei man da zwei Fälle voneinander unterscheidet, abgesehen von den Unterfällen. Erster Fall ist, dass man dem Feind gegenübersteht, beziehungsweise man erwartet, dass jederzeit der Kampf beginnt. Jederzeit ist man bereit oder jederzeit erwartet man, dass jemand einen eventuell töten oder angreifen wird. Der zweite Fall des Gebetes im Zustand der Angst ist, wenn man tatsächlich gerade dabei ist, sich zu verteidigen oder anzugreifen. In diesem Zustand kann es sein, dass die Gebetszeit eintrifft, beziehungsweise die Gefahr besteht, dass die Gebetszeit ausläuft. Das ist die erste Situation, die Situation des Krieges. Diesbezüglich ist dieses Salah auch herabgesandt worden. Und all dies, und es gibt die zweite Version, oder die zweite, Entschuldigung, der zweite Fall ist, außerhalb des Zustandes des Krieges, allgemein, wenn man Angst hat, dieses Gebet, wenn man Angst hat, angegriffen zu werden und die Gebetszeit eventuell nicht einhalten kann. Das kann auch außerhalb des Krieges sein, wie zum Beispiel, wenn man verfolgt wird. wie wenn man verfolgt wird. Angenommen, man wird von einer Bande verfolgt und hat Angst, dass man angegriffen wird. Man kann jederzeit angegriffen werden. Auch in diesem Fall ist dieses Gebet relevant. Insofern geht es nicht nur um den Fall des Krieges, sondern allgemein um den Fall, dass man eben angegriffen werden kann. Denn der Feind oder derjenige, der es auf einen abgesehen hat, nutzt oder sieht in der Phase, in der du dein Salah verrichtest, eine Möglichkeit, dich anzugreifen, weil du in diesem Moment unachtsam bist. In diesem Moment unachtsam bist. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim diese spezielle Form des Gemeinschaftsgebetes gesetzlich gemacht und zur Erhaltung des Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auch wenn die meisten von uns sicherlich solche Fälle nicht durchleben, Gott sei Dank, aber trotzdem zur Erhaltung der Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört es, dass man trotzdem solche Kapitel bespricht und auch weiß, wie man im Falle eines Falles sein Salah in der Gemeinschaft verrichtet. Dieses Salah, liebe Geschwister, wird über den Propheten sallallahu alaihi wasallam in verschiedenen Versionen überliefert. Das heißt, es gibt verschiedene Arten, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dieses Salah verrichtet hat. Und wir begnügen uns, inshallah, diese verschiedenen Versionen sind unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Situation, in der man sich befindet, unterschiedlich ist. Beispielsweise, es kann sein, dass die Gemeinschaft, dass der Feind einem gegenüber steht. Es kann aber auch sein, dass der Feind in Richtung Qibla sich befindet. Kann aber auch sein, dass ein Feind sich hinter einem befindet. Das heißt nicht in der Richtung, in der man sein Gebet verrichtet. Ebenso kann es sein, dass man einer Gruppe von Menschen ist, die wissen, wie dieses Salah verrichtet wird. Es kann aber auch sein, dass man unter einer Gruppe von Menschen ist, die nicht wissen, wie dieses Salah verrichtet wird. Und dementsprechend gibt es verschiedene Versionen, wie dieses Salah verrichtet werden kann. Entscheidend ist für uns, und das ist für uns vielleicht der wichtigste Zusammenhang zu unserer Praxis, zu unserer Realität, in der wir leben. Ich rede jetzt von den Menschen, alhamdulillah, die nicht solchen Sachen, nicht in Kriegssituationen ausgesetzt sind und auch nicht im Zustand der Angst leben, ist eigentlich, dass man sich bewusst macht, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Salah nicht nur, das Salah, das wir verrichten täglich, nicht nur gesetzlich gemacht hat, sondern dass er von uns verlangt hat, dieses Salah in der Gemeinschaft zu verrichten. Und dass dieses Gemeinschaftsgebet bei Allah solch eine große Bedeutung hat, dass es nicht nur im Zustand der Sicherheit in der Gemeinschaft verrichtet werden soll, sondern auch im Zustand der Angst. Oder man könnte auch sagen, erst recht im Zustand der Angst. Denn wenn man ängstlich ist und man betet gemeinsam, nimmt Allah Azza wa Jal einem die Angst, insha'Allah ta'ala, weg. Insofern hier erkennen wir, wie andere Gelehrte auch umgedreht gesagt haben, wenn Allah subhanahu wa ta'ala schon das Gemeinschaftsgebet im Zustand der Angst gesetzlich gemacht hat und dazu aufgefordert hat und eine spezielle Form überliefert uns gesetzlich gemacht hat, wie wir es zu verrichten haben, dann erst recht sollen wir, wenn wir gesund sind und wenn wir in Sicherheit sind, das Gebet in der Gemeinschaft der Muslime dort verrichten, wohin wir gerufen werden, fünfmal täglich von dem Muazzin. Der Muazzin jeden Tag, wenn er sagt, Hayya ala Salah, auf zum Salah, ruft er dich zu der Moschee, Allah subhanahu wa ta'ala, zu seinem Haus und fordert dich dazu auf, Gast zu werden in seinem Haus. Und dieser Aufruf, diesem Aufruf zu folgen, gehört zur Rechtleitung und zur Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Deswegen, liebe Geschwister, sollen wir Allah Azza wa Jal gegenüber dankbar sein, dass wir die Moscheen, dass wir eine Moschee, wenn wir eine Moschee haben, diese Moschee haben und die Gesundheit uns für Allah, für unsere Gesundheit und für die Sicherheit bedanken, die er uns gegeben hat, indem wir unsere Gebete in der Gemeinschaft der Muslime verrichten, sofern dies uns möglich ist. Nun sind uns verschiedene Versionen dieses Salah, wie gesagt, überliefert worden. Und wir möchten, insha'Allah ta'ala, zwei Versionen erwähnen, damit wir einen Einblick uns verschaffen in diese Angelegenheiten, damit wir uns auch, insha'Allah, das besser merken können, als wenn wir alle Versionen erwähnen und das zu sehr auf die Folter uns, wie soll ich sagen, zu sehr uns vertiefen in diese Thematik und nachher nicht mehr eigentlich wissen, was wir genau machen wollen. Eine Version, die über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist, ist die einfachste und deutlichste, die wir aus dem folgenden Hadith von Abu Bakrah radiallahu ta'ala anhu ableiten. Abu Bakrah berichtet, er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal bei Angst das Dhuhr-Gebet wie folgt verrichtet. Manche stellten sich hinter ihm auf und andere in Richtung des Feindes. Er betete mit ihnen zwei Rak'a und sprach dann den Taslim. Diejenigen, die mit ihm gebetet haben, gingen dann weg zu der Stelle, wo die anderen standen. Die anderen wiederum kamen und beteten hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er betete ihnen dann zwei Rak'a vor und sprach dann den Taslim. Somit hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam vier Rak'a verrichtet und seine Freunde jeweils zwei. Dann heißt es, dies ist die Fatwa von Al-Hasan, rahimahullah. Abu Dawud sagte, im Maghrib-Gebet hat der Imam dann sechs Rak'a und die anderen jeweils drei verrichtet. Aus dieser Überlieferung wird deutlich, dass können wir verschiedene rechtliche Bestimmungen ableiten, unter anderem, dass das Gebet auf der Reise gekürzt wird, gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Denn der Prophet alaihi salatu wassalam hat in diesem Fall das Dhuhr-Gebet in zwei Rak'a verrichtet, statt vier. Und die zweite rechtliche Bestimmung, die für uns relevant ist in Bezug auf das Gebet im Zustand der Angst, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Fall die Gläubigen in zwei Gruppen geteilt hat. Die erste Gruppe ist diejenige, oder die erste Gruppe, oder die eine Gruppe ist diejenige, die sich in Richtung Feind aufgestellt hat und sozusagen Ausschau gehalten hat, die Gläubigen, die anderen, die beten wollen, deckt und aufpasst und beschützt. Die zweite Gruppe ist diejenige, die sich hinter den Propheten sallallahu alaihi wasallam gestellt hat, um mit ihm ein Salah zu verrichten. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit der Gruppe, die bei ihm war, zwei Rak'a verrichtet und das Gebet beendet. Mit anderen Worten, sie haben gemeinsam ein Dhuhr-Gebet verrichtet. Danach, als sie fertig waren, haben die beiden Gruppen ihre Plätze getauscht. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einfach das Dhuhr-Gebet mit der zweiten Gruppe ein weiteres Mal verrichtet. Und insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Dhuhr-Gebet zweimal verrichtet, einmal als Pflichtgebet und einmal als freiwilliges Gebet, und die andere Gruppen, beide jeweils, haben einmal ihr Pflichtgebet verrichtet. Das ist die einfachste und einfachste Form, dass man einfach mehrere Gruppen, zwei Gruppen macht und jeweils der Imam betet für die einen einmal vor und die anderen einmal vor. Eine zweite, das ist die erste Version, die wir durchnehmen. Die zweite Version ist diejenige, die uns auch besonders interessiert, weil sie diejenige Version ist, die mit dem edlen Koran al-Karim am meisten übereinstimmt. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte in Surat al-Nisa die folgende Version, und wir beginnen erst mit der Ayah im Koran und danach erklären wir noch einmal, wie diese funktioniert. Und zwar heißt es im Koran in Surah Nummer 4, Surat al-Nisa, in Vers 102: Und wenn du unter ihnen bist und nun für sie das Gebet anführst, dann soll sich ein Teil von ihnen mit dir aufstellen. Doch sollen sie ihre Waffen nehmen. Wenn sie, die Betenden, sich dann niedergeworfen haben, sollen sie hinter euch treten, und ein anderer Teil, der noch nicht gebetet hat, soll nach vorne kommen. Und sie sollen dann auch mit dir beten. Doch sollen sie auf ihrer Hut sein und ihre Waffen nehmen. Diejenigen, die ungläubig sind, möchten, dass ihr eure Waffen und eure Sachen außer Acht lasst, sodass sie auf einmal über euch herfallen können. Und so weiter. Diese Version des Salah ist ebenfalls überliefert worden in verschiedenen Hadithen. Und diese Version lässt sich zusammenfassen wie folgt. Und zwar werden die Gläubigen wieder in zwei Gruppen geteilt. Der Imam betet in diesem Fall mit der ersten Gruppe eine Raka'a, während die andere Gruppe wieder Ausschau hält und sich in Richtung des Feindes aufgestellt hat. Nachdem diese eine Raka'a fertig ist, nachdem der Imam mit der einen Gruppe eine Raka'a zu Ende gebetet hat, bleibt der Imam stehen. Und die Gruppe hinter dem Imam betet eine zweite Raka'a für sich alleine. Betet eine zweite Raka'a für sich alleine. Das heißt, jeder Einzelne betet für sich alleine, nicht in der Gemeinschaft. So, jeder steht hinter dem Imam und betet für sich alleine eine zweite Raka'a. Vielleicht vergleichbar mit jemand, der zu spät zum Gebet gekommen ist. Wenn sie ihre zweite Raka'a gebetet haben, sprechen sie den Taslim und gehen fort und tauschen ihre Plätze mit der anderen Gruppe. Und der Imam steht immer noch im Salah. Er hat seine zweite Raka'a begonnen. Was macht er in diesem Fall? Er liest Koran, liest länger Koran und wartet, bis die zweite Gruppe sich hinter ihm aufgestellt hat. Dann betet er mit dieser zweiten Gruppe ebenfalls eine Raka'a. Das ist quasi die zweite Raka'a für den Imam und seine letzte. Und die erste Raka'a für die zweite Gruppe. Wenn der Imam dann mit der zweiten Raka'a fertig ist, was passiert? Der Imam bleibt sitzen. Der Imam bleibt am Tashahhud sitzen. Und die zweite Gruppe hinter dem Imam steht auf und betet eine zweite Raka'a, während der Imam sitzen bleibt. Wenn sie dann fertig sind und der Imam merkt, dass sie sich hingesetzt haben und den Tashahhud gesprochen haben, spricht der Imam für sie alle den Taslim und beendet das Salah. Das ist die zweite Version über dieses Gebet im Zustand der Angst, abgeleitet aus dem folgenden Hadith. Und zwar berichtet uns Al-Qasim ibn Muhammad über Salih ibn Khawat al-Ansari, dieser wiederum über Sahal ibn Abi Hathma al-Ansari. Diese drei Personen sind deswegen erwähnt, weil sie gleich eine Rolle spielen, weil diese Überlieferungskette ist eine Version dieser Version, eine Überlieferung dieser Version. Der Sahabi Sahal ibn Abi Hathma radiallahu anhu berichtet, dass das Gebet bei Angst wie folgt verrichtet wird. Das ist jetzt genau das, was wir gerade gesagt haben, aus der Ayah im Koran abgeleitet und jetzt beschrieben in diesem folgenden Hadith. Er sagte, der Imam und ein Teil seiner Leute stellen sich zum Gebet auf, eine Gruppe von zwei. Der andere Teil bleibt in Richtung des Feindes stehen. Dann verbeugt und wirft sich der Imam mit denjenigen, die bei ihm sind, nieder. Sie beten gemeinsam einen Raka'a. Danach stellt er sich auf. Wenn er sich hingestellt hat, bleibt er stehen und die anderen vervollkommnen ihr Gebet durch die noch übrige Raka'a. Und der Imam bleibt die ganze Zeit stehen. Dann sprechen sie den Taslim und gehen weg. Der Imam bleibt stehen und sie stellen sich in Richtung des Feindes auf. Das heißt, die Gruppe, die mit ihm gebetet hat. Dann kommen die anderen, die noch nicht gebetet haben, und sprechen den Takbir hinter dem Imam. Das ist der Ihram-Takbir. Dieser wiederum betet mit ihnen einen Raka'a. Das ist jetzt die zweite Raka'a für den Imam, die erste für die zweite Gruppe. Und wirft sich mit ihnen nieder. Dann spricht er für sich den Taslim, der Imam. Das ist jetzt ein Unterschied zwischen dem, was ich vorhin gesagt habe. Dann spricht der Imam für sich den Taslim. Die anderen stehen dann auf und verrichten die noch übrige Raka'a und sprechen danach den Taslim. Das ist eine Version Allerdings die authentischere Version ist diejenige, deswegen habe ich die drei Namen vorhin erwähnt, Al-Qasim ibn Muhammad, rahimahullah ta'ala, er hat diese Version überliefert, über Salih ibn Khawwat, über Sahal ibn Abi Hathma. Aber die authentischere Version Sahih Muslim, da widerspricht Yazid ibn Ruman dem Überlieferer Al-Qasim ibn Muhammad. Er überliefert genauso über Salih ibn Khawwat, über Sahal ibn Abi Hathma. Aber darin heißt es eben, dass sie gemeinsam den Taslim am Ende gesprochen haben. Und das ist auch die richtigere und authentischere Version, wie wir auch am Anfang gesagt haben. Insofern betet der Imam mit der ersten Gruppe eine Rak'a, dann bleibt er stehen und die anderen beten ihre zweite und gehen dann weg. Die zweite Gruppe kommt, betet mit dem Imam gemeinsam eine Rak'a, der Imam bleibt sitzen, die zweite Gruppe holt eine zweite Rak'a nach oder betet ihre zweite Rak'a, besser gesagt, vervollständigt ihr Salah. Und der Imam wartet, bis sie sich hinsetzt und dann spricht er mit ihnen gemeinsam den Taslim. Das ist die authentischste Version, weil sie mit dem Koran Karim übereinstimmt. Das heißt aber nicht, dass die anderen nicht authentisch sind, die anderen auch authentisch, aber das ist die Version, die man sich merken sollte. Je mehr man sich merkt, desto besser ist es natürlich. Hier sei angemerkt, dass wir die ganze Zeit davon reden, dass der Imam zwei Rak'a verrichtet und die Ma'mum. Der Grund dafür ist natürlich, liegt auf der Hand, weil die Leute hier in diesem Fall auf der Reise waren. Insofern, was wir gerade eben gesagt haben, war für das Beispiel, dass man sich auf der Reise befindet. Ansonsten kann es auch sein, dass jemand nicht auf der Reise ist und dass er vier Rak'a verrichten muss, beziehungsweise das Maghrib-Gebet besteht aus drei Rak'a. Da ist es, bei der einen Version, wo wir gesagt haben, dass der Imam zweimal betet, entsteht kein Konflikt. Und wenn man bei der Version, wo man die Plätze tauscht, dann tauscht man die Plätze eben nicht einmal, sondern zweimal. Insofern kommt man dadurch in keinen Konflikt. Das war der erste Fall, wo wir gesagt haben, dass man eigentlich nicht gerade am Kämpfen ist, sondern das ist der Fall, in dem man Angst hat, angegriffen zu werden. Wie gesagt, egal ob das jetzt im Zustand des Krieges ist, wie Gott uns davor bewahren, oder ob es in einer Situation ist, wo man tatsächlich verfolgt wird von einem Verbrecher oder einem Mörder und Angst hat, eben getötet zu werden oder auch beklaut zu werden oder etwas anderes. Der zweite Fall ist, wenn man gerade dabei ist, sich zu wehren. Wenn man gerade dabei ist, sich zu wehren, diesen Zustand nennt man auf Arabisch Musayafa. In diesem Zustand natürlich ist es einem nicht möglich, das Salah auf die beschriebene Art und Weise zu verrichten. In diesem Fall reicht es aus, dass man sein Salah auf die Art verrichtet, in der man sie verrichten kann. So sagt Allah Azza wa Jal, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Wenn ihr in Furcht seid, dann verrichtet das Gebet zu Fuß oder im Reiten. Das heißt, wenn man das Gebet zu Fuß verrichtet oder im Reiten verrichtet, angenommen, man ist auf der Flucht, man wird gejagt und man ist auf der Flucht, da kann man nicht dem Verbrecher sagen, ich bete Richtung Qibla, deswegen verfolge mich bitte in Richtung Qibla, das funktioniert nicht. Deswegen wird man gerade in die Richtung rennen, in der man gerade denkt, dass man dort entkommt. Und deswegen entfällt dann eben die Richtung, dann entfällt natürlich auch der Sujud und so weiter und so fort. Das heißt, man macht denjenigen Teil, den man machen kann. Wenn man eben nur die Gebetstexte sprechen kann, spricht man eben nur die Gebetstexte. Wenn man sich nur leicht verbeugen kann, kann man sich eben nur leicht verbeugen. All dies, liebe Geschwister, könnte jemand sagen, was hat das mit unserer Realität zu tun? Und wann brauche ich diese Sache? Und wie wir gesagt haben, erstens, man lernt seine Religion nicht nur, wenn man sie gerade braucht, sondern wir lernen unsere Religion, damit, wenn wir in solch einen Fall geraten, wissen, wie wir uns zu verhalten haben, was unser Gebet angeht. Zweitens, falls jemand uns fragt, dass wir ihm, falls jemand in die Situation gerät, dass wir ihm sagen können, was er zu tun hat. Und drittens, liebe Geschwister, und das ist auch vielleicht der stärkste Bezug zu unserer Realität wieder, wie wir vorhin auch gesagt haben, darauf hingewiesen haben, ist, dass wir in diesem Fall erkennen, wie wichtig die Anordnung Allahs Azza wa Jal ist, dass man sein Gebet ordnungsgemäß verrichtet. Allah subhanahu wa ta'ala hat gerade beim Salah dieses Salah nicht nur zu einer Pflicht der Religion gemacht, sondern dieses Salah zu einer Säule der Religion gemacht. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Islam auf 5 Säulen gebaut. Aber diese Säule speziell, die zweite, das Salah, hat er uns auferlegt, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt, direkt ohne einen Vermittler, im Gegensatz zu den anderen Säulen der Religion. Denn normalerweise hat Allah azza wa jalla die Offenbarung Jibril gegeben und Jibril hat es an den Propheten sallallahu alaihi wasallam weitergeleitet. Aber im Falle des Salah hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten alaihi salatu wassalam die Nacht- und Himmelsreise auf sich nehmen lassen und ihn zu sich kommen lassen bis über den 7. Himmel, und dort hat er ihm dann diese Pflichten auferlegt. Und das weist auf die Wichtigkeit des Salah hin. Und deswegen, subhanallah al-azim, wenn wir uns diese Sache bewusst machen, dass Allah von dir verlangt hat, dein Salah zu verrichten zur richtigen Zeit. Dhuhr hat eine Anfangszeit, eine Endzeit. Asr hat eine Anfangszeit und eine Endzeit. Und jedes Salah hat eine Anfangszeit und eine Endzeit. Und in diesen Phasen musst du dein Salah verrichten. Sogar wenn du im Zustand der Angst bist. Sogar wenn du Angst hast, getötet zu werden. Wie sieht es dann aus mit Menschen, die gesund sind und die nicht im Zustand der, die nicht in einer Notsituation sind und die trotzdem Gott bewahre, wegen irgendeinem Gut, wegen irgendeiner weltlichen Sache, ihr Salah, Gott bewahre, verschieben und vernachlässigen und es nicht zur richtigen Zeit verrichten? Yani, subhanallah al-azim, wo sind sie im Vergleich zu dem, was Allah subhanahu wa ta'ala von dieser Ayah? Manche Leute heute, Gott bewahre, sind so weit vom Weg Allahs azza wa jall abgegangen, dass sie aufgrund ein paar Euros, aufgrund einer Arbeit oder aufgrund der Schule oder aufgrund manchmal noch weniger als das, Gott bewahre, ihre Gebete nicht zur richtigen Zeit verrichten und sagen, ich bin schuldig, ich bete mein Gebet an. Und manche Leute beten ihre Gebete am Ende des Tages, fassen sie ihre 5 Gebete zusammen, und manche noch schlimmer, yani, verrichten ihre Gebete überhaupt gar nicht und sagen, ich mache das später, wenn ich Tauba gemacht habe oder wenn ich Hajj gemacht habe. Und das alles, subhanallah al-azim, und deswegen sehen wir, dass dieses Kapitel weist auf die Wichtigkeit des Gebetes bei Allah. Also keiner von uns hier, gerade hier in Europa, hier in Deutschland, befindet sich im Zustand der Angst, sodass er eine Entschuldigung hätte, sein Gebet zu verschieben. Nicht einmal Allah, also im Notfall hat er nicht mal dir erlaubt, dein Gebet zu verschieben, sondern er sagt dir, mach das, was du kannst. Du kannst dein Salah verrichten zur richtigen Zeit, aber nicht auf die richtige Art und Weise. Kein Problem, mach es auf die Art und Weise, wie du kannst, aber du musst es in der Zeit verrichten. Warum? Weil Allah gesagt hat, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Das Gebet ist den Gläubigen zu festgesetzten Zeiten vorgeschrieben. Und deswegen hat kein Mensch das Recht zu sagen, ich bete vor der Gebetszeit oder ich bete später als die Gebetszeit. Beides ist absolut verboten und nur erlaubt, wenn Allah Azza wa Jal das erlaubt hat, wie im Falle der Reise oder Ähnlichem. Das ist, liebe Geschwister, eine Sache, die wir uns inshallah ta'ala dringend merken sollen. So viel, inshallah ta'ala, zu dem Gebet im Zustand der Angst. Mehr möchten wir uns damit nicht befassen, und in längeren Werken kann man darüber mehr nachlesen und ausführlicher sich darüber informieren. Für uns entscheidend ist das nächste Salah, und zwar das Freitagsgebet. Das Freitagsgebet, auf Arabisch Salatul Jumu'ah, ein Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmte Personen auf dieser Welt auserwählt, wie die Propheten. Und Allah azza wa jalla hat auch bestimmte Ortschaften auserwählt, wie zum Beispiel die heilige Moschee in Mekka oder die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Medina oder die Moschee in Jerusalem, al-Masjid al-Aqsa, die drei heiligen Moscheen der Muslime oder gesegneten Moscheen der Muslime, weil die Moschee in Masjid al-Aqsa ist keine heilige Moschee im Sinne von Haram, aber sie ist eine Moschee der Muslime und eine gesegnete Moschee. Die dritte, Allah subhanahu wa ta'ala hat auch bestimmte Zeiten, anderen Zeiten bevorzugt. Denn Allah sagte, وَيَخْلُقُ Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dass er erschafft und auswählt, was er will. Er hat von den Zeiten zum Beispiel Ramadan gegenüber den anderen Monaten erwählt. Und von den Nächten Laylat al-Qadr und von den Tagen der Tag von Arafat und von den Wochentagen hat er den Freitag gewählt. Der Freitag ist ein besonderer Tag. Warum? Erstens, weil Allah ihn gewählt hat und weil an diesem Tag bestimmte Dinge geschehen sind, wie zum Beispiel hat Allah subhanahu wa ta'ala am Freitag Adam alayhi salatu wassalam, unseren Urvater, erschaffen und an diesem Tag hat er auch das Paradies betreten. An diesem Tag hat er seine Reue angenommen und an diesem Tag wird auch der Tag der Auferstehung beginnen. Und an diesem Tag hat Allah subhanahu wa ta'ala ein Gebet gesetzlich gemacht und das Dhuhr-Gebet durch das sogenannte Salatul Jum'a, das Freitagsgebet, ausgetauscht. Und dieses Gebet ist gesetzlich gemäß Koran und Sunnah und Ijma' der Ulama, rahimahumullah. Es gibt viele Weisheiten über das Freitagsgebet und dass Allah azza wa jall die Muslime verpflichtet, einmal in der Woche einem Prediger zuzuhören und zu lauschen und die Muslime einer Stadt versammelt in einer der Moscheen Allah subhanahu wa ta'ala. Dieses Freitagsgebet besteht kein Zweifel darüber, was das Urteil angeht, den Hukm Shari'i angeht, dass es wajib ist. Das heißt, es ist eine Pflicht und wer es also unterlässt, der sündigt und wer es verrichtet, der wird von Allah Azza wa Jal belohnt. Und der Beweis dafür ist, dass Allah zu diesem Gebet aufgerufen hat. Allah sagte, sinngemäß, übersetzt heißt es, ihr glaubt, wenn zum Gebet, das heißt zum Freitagsgebet, gerufen wird am Freitag, dann begebt euch zum Gedenken Allahs und lasst das Kaufgeschäft, das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Insofern, eine Regel lautet, wenn Allah Azza wa Jal oder sein Prophet sallallahu alaihi wasallam zu einer Sache aufrufen, dann gilt sie grundsätzlich als Wajib und Fard. Das heißt, das Freitagsgebet ist grundsätzlich Pflicht. Ebenso weist darauf die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam deutlich hin. Und zwar berichtet uns Abu al-Ja'd al-Damri radiallahu anhu, er war ein Sahabi, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes sagte: Wer drei Freitage hintereinander aus Unachtsamkeit auslässt, dessen Herz wird Allah versiegeln, Gott bewahre. Und dieser Hadith wird von manchen Leuten falsch verstanden. Weil manchmal passiert es einem, dass man aus einem Hadith die umgekehrte Schlussfolgerung versteht. Und diese umgekehrte Schlussfolgerung, Al-Mafhum, ist aber nicht immer korrekt. Und zwar, dieser Hadith sagt, wer drei Freitage hintereinander aus Unachtsamkeit auslässt, das heißt, was heißt das Unachtsamkeit? Das heißt, nach dem Motto ist ihm egal. Ich habe keine Lust zum Freitagsgebet zu gehen, deswegen gehe ich diese Woche gehe ich einfach nicht. Das macht er dreimal hintereinander, denn Gott bewahre, wird ihm keine Ermahnung mehr nützen. Der Koran, der ihm vorgelesen wird, wird sein Herz nicht erreichen. Und du kannst mit ihm Da'wah machen und reden. Du wirst das Gefühl haben, dass du mit einer Wand sprichst. Diese Person, die es aus Unachtsamkeit macht, das heißt, es gibt keine Notwendigkeit. Er war nicht krank. Er war nicht verreist. Er war nicht zum Beispiel beauftragt, bei einem Kranken zu bleiben, weil er seine Hilfe braucht. Das heißt, es gab keinen Grund. Er hat einfach aus Unachtsamkeit, ihm ist die Sache egal, und hat einfach das Kreidekskelett hinterlassen. Manche Leute denken, dass es bedeutet, wenn man einmal oder zweimal das Freitagsgebet unterlässt, dann ist es kein Problem. Aber dieser Hadith sagt das nicht aus. Sondern das ist die umgekehrte Schlussfolgerung, die manche Leute daraus verstehen. Aber diese Schlussfolgerung ist falsch. Denn der Hadith sagt einfach nur aus, dass wenn man dreimal hintereinander aus Unachtsamkeit es unterlässt, dann wird einem das Herz versiegelt, Gott bewahre. Das heißt aber nicht, dass wenn man es einmal aus Unachtsamkeit verlässt, dass dann keine Sünde war. Sünde ist eine Sache. Aber das Herz so versiegelt zu bekommen, ist eine Sache, die noch schlimmer ist als die Sünde alleine. Insofern, als würde er dir sagen, einmal ist eine Sünde, zweimal ist noch schlimmer und beim dritten Mal ist nicht nur eine Sünde, sondern zusätzlich wird dein Herz noch versiegelt, möge Allah uns davor bewahren. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, entweder die Leute hören endlich auf, ihre Freitagsgebete zu unterlassen, oder Allah wird ihre Herzen versiegeln und dann werden sie gewiss zu den Unachtsamen gehören. Ebenso sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer den Gebetsruf am Freitag hört und trotzdem nicht kommt, dem versiegelt Allah sein Herz und macht es zum Herzen eines Heuchlers. Aber wir werden reden gleich über, inshallah ta'ala, was es bedeutet, den Gebetsruf zu hören. Denn mit Sicherheit ist nicht das Hören an sich nur gemeint. Denn es kann, stell dir mal vor, jemand kann nicht hören und wohnt neben der Moschee, dann ist er mit Sicherheit nicht deswegen befreit. Also geht es nicht um das Hören nur an sich. Welche Personen sind zum Freitagsgebet verpflichtet? Zum Freitagsgebet gibt es vier bzw. fünf Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit eine Person zum Freitagsgebet verpflichtet ist. Die erste Bedingung ist, er muss männlich sein. Denn eine Frau ist unter Übereinkunft der Ulama, rahimahumullah ta'ala, vom Freitagsgebet befreit. Natürlich darf sie das Freitagsgebet verrichten und sie wird auch dafür belohnt, aber sie muss nicht erscheinen. Wenn sie nicht erscheint, auch sagt, ich möchte heute nicht zum Gebet gehen, einfach so, dann hat sie dadurch keine Sünde begangen. Das ist ein Beispiel für die Leute, die immer sagen, der Islam benachteiligt die Frauen oder so ähnlich, kann man diese Sache auch sagen, jetzt benachteiligt er die Männer oder was. Deswegen, die Sache ist, das ist ein Gesetz, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, der uns erschaffen hat, weiß, was für uns gut ist, was für uns schlecht ist und niemand hat das Recht, Allahs Gesetze abzulehnen, nur weil es eben nicht in den Kragen passt. Die zweite Bedingung ist, dass man ein freier Mensch ist. Freier Mensch ist das Gegenteil von Sklaven. Heutzutage gibt es wohl keine oder kaum welche im eigentlichen, also im religiösen Sinne. Und diese Menschen sind ebenfalls vom Freitagsgebet befreit, gemäß der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala, aus mehreren Gründen, unter anderem aufgrund einer Überlieferung, auch wenn sie umstritten ist, so berichtet uns, so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Überlieferung, das Freitagsgebet in der Gemeinschaft ist eine Pflicht für jeden Muslim, bis auf vier, einen Sklaven, eine Frau, ein Kleinkind und einen Kranken. Unter anderem wurde kritisiert bei dem Hadith umstritten, dass Tariq ibn Shihab den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht über ihn direkt gehört hat, aber es spielt keine Rolle, denn das war nicht ein Mursal als Sahabi und das ist trotzdem Hujja. Dritte Bedingung ist, dass man Mukallaf ist. Mukallaf, auf Deutsch schuldfähig, bedeutet, dass man islamisch reif ist, das heißt, das islamische Reifealter erreicht hat und dass man auch gleichzeitig geistig gesund ist. Geistig gesund ist klar, das Gegenteil von jemandem, der geistig verrückt ist, Gott bewahre. Und islamisch erwachsen, was bedeutet islamisch erwachsen zu sein? Islamisch erwachsen bedeutet, dass eines von folgenden drei Merkmalen aufgetreten ist. Also eines von diesen folgenden drei Merkmalen reicht aus, dann ist man bereits schon ein Erwachsener. Erstens die Ejakulation. Wenn also jemand einen Samenerguss hatte oder das entsprechende bei der Frau, dann ist diese Person islamisch erwachsen. Dann richten sich alle Befehle Allahs Azza wa Jal an diese Person. Und er gilt nicht mehr als Kind. Also nicht erst ab 18 Jahren, sondern ab dem Zeitpunkt, an dem er zum ersten Mal seinen Samenerguss gehabt hat oder Ejakulation. der Ejakulation, der Begriff ist allgemeiner, weil er gilt für Männer und für Frauen und Samenguss gilt nur für Männer. Zweitens, aber das ist gleich. Zweitens, zweite Merkmal, an dem man erkennt, dass jemand islamisch schon erwachsen ist, ist der Schamhaarwuchs. Und drittens, das dritte Merkmal ist, dass jemand 15 Jahre alt geworden ist. Insofern gibt es niemanden, der 15 Jahre alt ist und noch nicht mukallaf ist, sofern er geistig gesund ist. Ansonsten, sobald eines von diesen drei Zeichen aufgetaucht ist, ist er islamisch erwachsen, also auch vor 15 Jahren. Also 15 Jahre ist sozusagen das Späteste, ab dem man dann islamisch als Mann und als Frau erwachsen ist. Das ist eine Person, diese Person nennt man dann Mukallaf. Und für ihn gilt, er ist praktisch ein Erwachsener. Und für ihn gilt also alles, was für Erwachsene gilt. Und sollte jemand noch nicht Mukallaf sein, das heißt, keines dieser drei Eigenschaften ist aufgetreten, dann ist diese Person nicht zum Salah verpflichtet und dann auch schon gar nicht dann zum Freitagsgebet. Taban, wir haben noch ein weiteres Merkmal, das speziell für die Mädchen gilt, das ist die Menstruation. Wenn eine Frau oder ein Mädchen menstruiert, dann gilt sie als Mukallaf, dann ist sie bereits erwachsen, islamisch gesehen erwachsen. Wenn wir sagen, dass ein Kind noch nicht zum Freitagsgebet verpflichtet ist, heißt das nicht, dass man ihm nicht sagen soll, dass er beten soll. Weil sobald ein Kind versteht, was man ihm sagt, er weiß, was wird Salah, er weiß, was es bedeutet, dass man in der Moschee sitzt und dem Prediger zuhört und dass man ruhig ist und dass man Wudu macht. Wenn er diese Sachen versteht, dann ist er Mumayyiz. Und das ist ab circa 7 Jahren. Auch diese Person, genauso wie man ihm versucht, das Beten, wie man ihn zum Beten auffordert, genauso soll man ihn auch ab und zu auffordern, zum Freitagsgebet zu kommen, ohne ihn dazu zu zwingen, das heißt zu verpflichten. Denn es ist ja noch keine Pflicht. Wenn Allah ihn nicht dazu verpflichtet hat, warum willst du ihn dazu verpflichten? Aber man soll es ihm schmackhaft machen und ihn anspornen, diese gute Tat zu verrichten. Die vierte Bedingung, die von manchen Ulama, rahimahullah ta'ala, erwähnt wird, ist, dass man Muslim ist. Diese Bedingung ist eine sehr allgemeine Bedingung, die bei manchen Ulama erwähnt wird, manche nicht erwähnt wird. Das hat aber eher was damit zu tun, dass manche Ulama der Ansicht sind, dass die detaillierten Bestimmungen der Scharia sich an die Muslime und die Kafirun richten. Manche sagen, sie richten sich nur an die Muslime. Das hat aber für uns, diese Bedingung hat für uns praktisch keine Relevanz. Weil sowieso, wenn einer kein Muslim ist, wirst du nicht zu ihm sagen, komm zum Freitagsgebet. Die fünfte Bedingung ist, auf Arab Istitan, das bedeutet, dass man an einem Ort ansässig ist. An einem Ort gemeint ist damit eine Stadt oder ein Dorf. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Nomadenvölkern, den Nomaden, das sind die Beduinen, die von Ort zu Ort reisen, je nach Jahreszeit, diese Leute sind nicht zum Freitagsgebet verpflichtet. Diese Leute brauchen kein Freitagsgebet verrichten, wenn sie irgendwo in der Wüste wohnen, dort wo keine Gebäude sind, also dort wo keine Stadt ist und kein Dorf ist. Solche Leute sind nicht zum Freitagsgebet verpflichtet. Das heißt, man muss an einem Ort wie eine Stadt oder ein Dorf ansässig sein, also dort wohnen oder dort sein, je nachdem. Tayyib. Jetzt kann es natürlich sein, dass man innerhalb einer Stadt ist, aber es kann auch sein, dass man außerhalb einer Stadt ist. Wenn man innerhalb einer Stadt ist, also das ist irrelevant, weil die Frage ist jetzt, wie weit muss ich von einer Moschee entfernt sein, dass ich zum Freitagsgebet überhaupt gehen muss? Weil angenommen, ich wohne in einer Stelle und das nächste Freitagsgebet findet von mir 1 Kilometer statt. Muss ich da hingehen? Und was ist, wenn es 2 ist, wenn es 3 ist, wenn es 4 Kilometer sind, wenn es 5 sind, wenn es 100 sind, wo ist die Grenze? Hier unterscheiden wir zwei Sachen voneinander. Wenn man sich innerhalb einer Stadt befindet, dann ist man zum Freitagsgebet verpflichtet, egal wo die Moschee in dieser Stadt sich befindet. Das heißt, die Entfernung spielt für uns in diesem Fall keine Rolle. Wenn man sich innerhalb einer Stadt befindet, spielt für uns die Entfernung, die du zur Moschee hast, keine Rolle. Ob du den Adhan hörst oder nicht hörst, spielt keine Rolle. Der zweite Fall ist, dass man außerhalb der Stadt ist. Angenommen, du bist gerade außerhalb der Stadt hinausgefahren und jetzt weißt du, jetzt gerade wird zum Freitagsgebet gerufen. bist du jetzt verpflichtet, zur Moschee zu gehen, zum Freitagsgebet zu gehen, oder bist du davon befreit? Und hier greift die folgende Ayah und der folgende Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allah sagte, wenn, die ihr glaubt, wenn zum Gebet am Freitag gerufen wird, dann begebt euch zum Gedenken Allahs. Und diese Ayah weist darauf hin, dass zum Gebet gerufen wird, dass ich diesen Gebetsruf hören kann. Der zweite Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, gibt einen Brief von Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo es ebenfalls heißt, dass man zum Freitagsgebet verpflichtet ist, wenn man den Gebetsruf hören kann. Und diese Überlieferung, wo es heißt hören kann, und die Ayah, wo es heißt, wenn ihr zum Gebet gerufen werdet, auf Arabisch, إذا نودي للصلاة, bedeutet es tatsächlich, dass man es hören kann, oder ist hierfür eine bestimmte Entfernung entscheidend? Und die Antwort lautet, das zweite ist das Entscheidende. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zwar gesagt, wenn man den Gebetsruf hören kann, aber das nennt man auf Arabisch, man sagt darüber, kharaja makhraj al-ghalib. Das heißt also, er hat das gesagt, weil das meistens der Fall ist. Die meisten Menschen können sie hören oder nicht. Die meisten Menschen können hören. Das heißt also, es geht hier nicht darum, wirklich, ob sie hören können oder nicht, sondern es geht hier darum, ob sie sich in einer Entfernung von der Moschee befinden, in der sie den Gebetsruf hören können. Das heißt also, wenn jemand zum Beispiel 7 Kilometer entfernt ist außerhalb der Stadt. Wir reden nur von Leuten außerhalb der Stadt, weil innerhalb der Stadt haben wir gesagt, das ist nicht relevant. Wenn jemand außerhalb der Stadt ist und zur Moschee ist es von ihm aus 7 Kilometer, dann mit Sicherheit kann man nicht über 7 Kilometer den Muadzin hören in der Regel. Weil wir reden ja hier von einem Muadzin, der sich auf das Dach stellt und den Gebetsruf lautstark ausruft, während er sich keiner technischen Mittel bedient und während natürlich es keinen Sturm gibt, der ihn übertönt und keine Autos fahren, die ihn übertönen. Es geht um, dass es Windesstille ist und dass es keine Geräusche gibt, die den Adhan stören. Und deswegen, diese Person, manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, haben das geschätzt auf bis zu 5 Kilometer oder ein bisschen weniger als 5 Kilometer. Aber wie gesagt, ab 7 auf jeden Fall kann man das nicht hören. Wenn man auf Nummer sicher geht, ist es natürlich immer sinnvoll. Aber wenn eine Person 7 Kilometer oder 10 Kilometer oder 20 Kilometer entfernt ist, dann ist er eben von dieser Pflicht befreit. Wenn wir sagen, er ist von der Pflicht befreit, heißt es nicht, dass es nicht für ihn besser ist, wenn er trotzdem erscheint, weil es geht ja hier um das Gedenken Allahs subhanahu wa ta'ala. طيب. Nachdem wir wissen, welche Personen grundsätzlich zum Freitagsgebet verpflichtet sind, stellt sich die Frage, gibt es Personen, die vom Freitagsgebet entschuldigt sind, auch wenn die Bedingungen, die wir erwähnt haben, auf sie zutreffen? Wir haben ja 5 Bedingungen erwähnt. Angenommen, diese 5 Bedingungen treffen auf dich zu, gibt es trotzdem Ausnahmen? Na, die Antwort lautet, es gibt Ausnahmen. Natürlich ergeben sie sich direkt aus den Bedingungen, die wir erwähnt haben. Wir gesagt haben, männlich, dann natürlich weiblich, aber das sind natürlich nicht die Personen, auf die alle zutreffen. Aber eine Person, auf die alle diese Bedingungen zutreffen und die ist trotzdem nicht verpflichtet, ist der Reisende. Der Reisende richtigerweise, beziehungsweise unter Übereinkunft der Ulama, rahimahumullah ta'ala, braucht er kein Freitagsgebet zu verrichten. Das heißt, jemand ist auf der Reise und macht Halt in einer Stadt, wo eine Moschee ist und das Freitagsgebet findet dort statt. Muss er das Freitagsgebet mit den Leuten verrichten? Die Antwort lautet, nein, er ist davon befreit. Aufgrund der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, laysa ala musafirin jumu'ah, ein Reisender braucht kein Freitagsgebet verrichten. Und das ist auch logisch der Fall, denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala schon dem Reisenden das Gebet um die Hälfte verkürzt hat, wenn es aus 4 Raka'a besteht, dann, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem es erleichtert, zum Freitagsgebet oder zum Gebetsgemeinschaften nicht erscheinen zu müssen, es ist noch eher wahrscheinlich. Weil die Erleichterung, wenn man schrittweise erleichtern würde, würde man eher sagen, logisch gesehen, erstmal erleichtere ich ihm, er braucht nicht in die Moschee zu kommen, aber er soll seine 4 Raka'a trotzdem verrichten. Aber wenn schon das Gebet an sich gekürzt wird, dann ist es logisch zu sagen, dass er auch nicht zum Gebet erscheinen braucht. Auch hier wiederum heißt es, wenn er nicht zur Moscheegemeinschaft erscheinen braucht, heißt es nicht, dass es nicht besser ist für ihn, wenn er trotzdem zur Moschee erscheint. Wenn er aber trotzdem zur Moschee erscheint, wie soll er sich verhalten? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat niemals ein Freitagsgebet auf der Reise verrichtet, auch nicht, als er bei der Hajj war in Arafat. Am Freitag hätte er auch mit der Gemeinschaft ein Freitagsgebet verrichtet, hat aber nicht gemacht. Deswegen, da man als Reisender kein Freitagsgebet verrichtet, verrichtet man ein Dhuhr-Gebet. Und das stimmt auch mit der Logik wunderbar überein, denn das Dhuhr-Gebet als Reisender besteht aus zwei Rak'a, genauso wie das Freitagsgebet aus zwei Rak'a verrichtet. Deswegen hat der Reisende in diesem Fall hinter dem Imam die Absicht, das Dhuhr-Gebet zu verrichten. Und wenn er trotzdem zuhört dem Imam, dann macht er eine gute Tat, auch wenn er dazu nicht verpflichtet ist. Nachdem wir jetzt wissen, wer zum Freitagsgebet verpflichtet ist und wer nicht, stellt sich eine interessante Frage. Manchmal kann man selbst der Grund dafür sein, dass das Freitagsgebet formell, das heißt gemäß den Bedingungen, die wir erwähnt haben, entfällt. Das heißt, man kann selbst der Grund sein, wodurch das Freitagsgebet einem entfällt. Wie kann das sein? Stell dir vor, wir haben ja gesagt, dass der Reisende vom Freitagsgebet befreit ist. Wie sieht es also aus, wenn jemand verreist, am Freitag verreist und dadurch der Pflicht des Freitagsgebetes entkommt? Oder sagen wir mal, dadurch diese Pflicht ihm entfällt. Deswegen die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sind unterschiedlicher Ansicht gewesen, ob man vor dem Freitagsgebet, das heißt vor Beginn der Mittagszeit, der Dhuhr-Zeit, verreisen darf. Und richtigerweise, solange man nicht verreist, um dem Freitagsgebet zu entkommen, darf man am Freitag verreisen, solange die Mittagszeit noch nicht eingetroffen ist. Und der Grund ist ganz einfach, weil wenn die Gebetszeit noch nicht eingetroffen ist, richtet sich der Befehl Allahs Azza wa Jal noch nicht an den Mukallaf. Und wenn der Befehl Allahs sich noch nicht an den Mukallaf richtet, kann ich auch nicht sagen, dass er eine Sünde begangen hat, wenn er verreist ist. Anders sieht es aus, wenn die Gebetszeit bereits eingetroffen ist. Dann ruft der Muadzin die Menschen zur Moschee. Wenn ich danach verreise, ohne einen triftigen Grund zu haben, dann verfalle ich natürlich der Sünde, weil ich zum Freitagsgebet verpflichtet worden bin. Nun wissen wir, wer sein Freitagsgebet verrichtet und wer sein Freitagsgebet nicht verrichtet. Jetzt stellt sich die Frage, wenn wir das Freitagsgebet nun verrichten wollen, weil auf uns diese Bedingungen, weil wir diese Bedingungen alle erfüllen, um das Gebet verrichten zu müssen. Gibt es bestimmte Bedingungen, die für das Freitagsgebet erfüllt werden müssen, damit das Gebet auch gültig ist? Gibt es Bedingungen für die Gültigkeit des Freitagsgebetes? Die Antwort lautet, aus dem, was wir gesagt haben, ergeben sich bestimmte Bedingungen. Aber bevor wir diese Bedingungen erwähnen, möchten wir darauf hinweisen, dass eine bestimmte Bedingung keine Bedingung ist. Dass eine bestimmte Sache, auch wenn sie von manchen erwähnt werden wird, keine Bedingung ist. Und das ist die Erlaubnis des Imam der Muslime. Gemeint ist die Erlaubnis des Khalifa. Manche Ulama, rahimahullah ta'ala, waren der Ansicht, dass die Erlaubnis des Imam der Muslime eine Bedingung ist für die Gültigkeit des Freitagsgebetes. Und das ist, diese Ansicht ist schwach, weil es dafür keinen Beweis gibt, keinen deutlichen Beweis gibt aus dem edlen Koran al-Karim, des Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist auch der Grund, warum in manchen Moscheen manche Geschwister nicht nur das Freitagsgebet verrichten, sondern zusätzlich ein Dhuhr-Gebet verrichten. In manchen Moscheen wird nicht nur das Freitagsgebet verrichtet, sondern zusätzlich das Dhuhr-Gebet und eventuell noch die Sunna vor und nach dem Dhuhr-Gebet. Und das machen sie eben aus dieser Angst, weil sie gelesen haben in ihren Büchern, dass der Imam der Muslime das Gebet angeordnet bzw. erlaubt haben muss. Es gibt aber keinen Imam der Muslime. Und wenn es keinen Imam der Muslime gibt, was sollen sie jetzt machen? Sie wissen, dass es keinen deutlichen Beweis gibt, dass der Imam den Muslimen es erlaubt haben muss. Das bedeutet, sie müssen das Freitagsgebet verrichten. Gleichzeitig haben aber manche ihrer Gelehrten gesagt, dass es Bedingung ist. Deswegen haben sie Zweifel, ob ihr Freitagsgebet gültig ist. Was machen sie? Sie beten das Freitagsgebet und das Duhurgebet. Und taban, das ist ein Widerspruch zu dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Denn das Freitagsgebet ist ein Ersatz für das Duhurgebet. Und dieser Zweifel hat gar keine Berechtigung. Denn es gibt keine Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo er gesagt hat, man muss erst die Erlaubnis des Imam haben, um das Freitagsgebet zu verrichten. Und der einfachste Beweis ist, dass Allah azza im Koran Karim die Gläubigen angesprochen hat, gesagt hat, ja, ayyuha alladhina amanu, o die ihr glaubt, idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah, fas'au ila dhikrillah. Wenn zum Freitagsgebet am Freitag gerufen wird, dann begebt euch zum Gedenken Allahs. Und er hat diese Bedingung, diese Anordnung nicht abhängig gemacht von der Erlaubnis des Imam und schon gar nicht, wenn es gar keinen Imam gibt. Deswegen, das Freitagsgebet, dafür ist keine Bedingung, dass der Imam die Erlaubnis dafür gegeben hat. Bedingung ist die Zeit. Erstens, die Gebetszeit muss eingetroffen sein und das ist gemäß der Mehrheit der Ulema und richtigen Ansicht genau die Dhuhrzeit. Das heißt, zu Beginn der Dhuhrzeit beginnt auch das die Zeit für das Freitagsgebet und das Freitagsgebet endet zu der Zeit, zu der auch das Dhuhrgebet endet, nämlich sobald der Schatten eines Gegenstandes genauso lang ist wie der Gegenstand selbst. Und der Beweis dafür ist, dass Anas ibn Malik radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Freitagsgebet verrichtete, wenn die Sonne sich neigte. Das heißt, wenn die Sonne den höchsten Punkt begann in Richtung Westen zu verlassen. Das ist der Zeitpunkt, an dem der Schatten eines Gegenstandes, nachdem er immer kürzer geworden ist, wieder anfängt länger zu werden Richtung Osten. Das ist die erste Bedingung. Die zweite Bedingung, jetzt erwähnen wir natürlich auch manche Bedingungen, die, die Bedingungen sind und auch keine Bedingungen sind. Also ich sage das extra, das heißt, manche Gelehrte haben die Mindestanzahl erwähnt. Die Mindestanzahl ist richtigerweise keine Bedingung, außer dass es um ein Gemeinschaftsgebet geht. Also der Imam, der predigt, der muss ja jemandem eine Predigt halten. Und deswegen ist klar, dass mehr als eine Person da sein muss. Ansonsten gibt es keine Bedingungen für eine bestimmte Zahl wie 12 oder 40, wie von manchen Ulama, rahimahullah ta'ala, erwähnt werden. Dann ebenfalls haben wir gesagt, dass es in einer Ortschaft stattfindet, an dem Menschen sich angesiedelt haben, wie eine Stadt oder ein Dorf, und nicht eben Zeltbewohner und Nomaden, wie wir darauf bereits vorhin hingewiesen haben. Ebenso wird von manchen Ulama als Bedingung erwähnt, was richtigerweise keine Bedingung ist, sondern eine Pflicht ist, und zwar die zwei Predigten am Freitag. Der Imam muss vor dem Salah zwei Predigten halten. Zwei Predigten, weil er hält eine Predigt und dann setzt er sich kurz hin und danach hält er die zweite Predigt. Das heißt, zwei Predigten sind wajib vor dem Salah, vor dem Freitagsgebet. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ibn Umar sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hielt immer zwei Predigten und setzte sich dazwischen hin. Und das ist auch die Ansicht der allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala. Wenn wir schon dabei sind, über die Predigt zu reden, sollten wir darauf hinweisen, dass die Predigt grundsätzlich in der Sprache gehalten werden soll, in der die Menschen sie verstehen. Und die Einleitung sollte auf Arabisch sein, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Einleitung so gemacht hat und Allah gelobt hat. Und wenn man Allah azza wa jalla lobt und seinen Namen erwähnt, dann sind das in Wirklichkeit die Namen, die auf Arabisch erwähnt sind. Und deswegen die Einleitung ist auf Arabisch, sicherheitshalber, und danach predigt man den Leuten in der Sprache, in der die Leute einen verstehen. Denn Allah sagt im Koran sinngemäß, jeden Gesandten, den wir entsandt haben, haben wir entsandt mit der Sprache seines Volkes. Denn logischerweise geht es darum, in der Predigt die Menschen zu ermahnen. Das geht nur, wenn man die Sprache spricht, die die Menschen auch verstehen. Was auch keine Bedingung ist, ist, dass man bestimmte Sachen bei der Predigt sagen muss. Das heißt, das Lobpreisen Allahs Azza wa Jal und den Segensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, oder dass man unbedingt die Menschen zur Taqwa aufrufen muss. All diese Anweisungen sind nicht an sich Bedingung für die Gültigkeit der Predigt. Die Predigt an sich, entscheidend an der Predigt ist, dass Allahs gedacht wird, Dhikrullah, und dass die Menschen zum Guten aufgerufen werden, beziehungsweise dass ihnen das Schlechte verboten wird. Das ist die Predigt an sich. Das heißt, wenn jemand die Freitagskanzel, die Kanzel am Freitag besteigt und die Menschen und den Menschen sagt, alles Lob gebührt Allah, o ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, dann ist die Predigt gültig. Und deswegen gibt es keine Erschwernis in dieser Hinsicht. Und sollte es passieren, dass an einem Freitag mal der Freitagsprediger nicht auftaucht, weil er krank ist oder was auch, welchem Grund auch immer, und die Menschen in Bedrängnis geraten und das Gebet verrichten und sie die Freitagspredigt aber beginnen wollen, damit sie die Zeit einhalten können, dann ist es gar kein Problem, weil die Freitagspredigt, diese beiden Predigten, sobald Allahs darin gedacht wird und die Menschen, der Prediger nur sagen würde, o die ihr glaubt, fürchtet euren Herrn, hat er Allahs gedacht und hat den Menschen was Gutes an. O ihr Menschen, unterlasst die Sünden und ähnliches. Dann hat er bereits diese Pflicht erfüllt auf die minimale Art und Weise. Und all dies, weil es keine bestimmte Worte gibt, die der Prophet uns vorgegeben hat. Auch die berühmte Formel, die der Prophet erwähnt hat am Anfang einer Predigt, ist keine Pflicht an sich. Also wenn, dass man sagt, inna alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiru oder ähnliches. Auch wenn es den Propheten überliefert, dass das manchmal gemacht hat, heißt es aber nicht, dass es eine Bedingung für die Gültigkeit der Predigt oder des Freitagsgebetes ist. Das ist, was wir heute erwähnen wollten. All dies bezieht sich meistens, oder vieles von dem wir erwähnt haben, hier ging es um die, was Pflicht ist und was keine Pflicht ist, was Bedingung ist und was keine Bedingung ist. Und beim nächsten Mal, inshallah ta'ala, werden wir uns dem Kapitel widmen, was Sunnah-Handlungen während der Freitagspredigt sind, gerade in Bezug auf den Imam und auch in Bezug auf die Zuhörer, inshallah ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch von dem, was ihr gehört habt, profitieren lassen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.